Das heißt also, die Linke verliert enorm viele Stimmen im Rahmen dieser Wahlen. Hallo zusammen und willkommen bei Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema sind die Wahlen in Italien. Ja, am 4. März gab es Parlamentswahlen in Italien und der amtierende Ministerpräsident Renzi vom Partito Democratico stellte sich zur Wahl. Es traten dann auch seine Hauptkonkurrenten mit an. Zum einen die Bewegung, Fünf-Sterne-Bewegung oder Cinque Stelle auf Italienisch, genauso wie ein Mitte-Rechts-Bündnis, bestehend aus der Forza Italia von Silvio Berlusconi, ferner dann auch noch der Lega Nord und den Fratelli d'Italia. Das sind die drei Parteien des entsprechenden Bündnisses. Hinzu kommt noch eine kleinere vierte Partei in diesem Mitte-Rechts-Bündnis, Noi con Italia. Das sind sozusagen die letzten Reste der Christdemokraten in Italien. Das Mitte-Rechts-Bündnis hat insgesamt ca. 37% geholt. Aber als Einzelpartei ist die Fünf-Sterne-Partei die stärkste geworden mit 32,6%. Das Bündnis von Partito Democratico und Pui Europa hat insgesamt 21,2% der Stimmen geholt. Was auffällt ist beim Mitte-Rechts-Bündnis, die Figur vor den Wahlen, vor den Prognosen und vor dem Wahlausgang des Mitte-Rechts-Bündnisses sollte eigentlich Silvio Berlusconi werden, ist es aber nicht geworden. Die Forza Italia wurde innerhalb des Mitte-Rechts-Bündnisses zusammen mit der Lega Nord und den Fratelli d'Italia nur die zweitstärkste Partei. Das heißt, im Mitte-Rechts-Bündnis als Einzelpartei gemessen ist die Lega Nord die stärkste Partei geworden. Diese Konstellation, dieses Mitte-Rechts-Bündnisses mit der kleineren vierten Partei, die kaum zählt, also den Noi con Italia, bestehend aus diesen vier Parteien, ist aber keine neue Erschaffung von Berlusconi. Es gab bereits schon in den 90er Jahren, als Berlusconi zum ersten Mal Ministerpräsident wurde, genauso wie auch in den folgenden zwei Legislaturperioden, in denen er das Land regierte, eine nahezu identische Konstellation, Parteienkonstellation als Koalition, das heißt um einen Lega Nord, damals noch in den 90ern unter dem Chef der Partei, Umberto Bossi, ferner dann auch noch damals noch als Allianza Nazionale unter dem Parteichef Fini, die sich jetzt umbenannt haben in Fratelli d'Italia, die rechtsnational ist. Das heißt also weitaus weiter rechts als die Forza Italia, die eher so eine mitte-rechts-konservative Partei geworden ist unter der Führung von Berlusconi. Das heißt also, das zum einen, zum anderen ist es so, dass das Mitte-Links-Bündnis unter Renzi, dem ausscheidenden Ministerpräsidenten, der zeitgleich auch Vorsitzender des Partito Democratico war, also der italienischen Sozialdemokraten, enorme Verluste hinnehmen musste. Das heißt also, die Linke verliert enorm viele Stimmen im Rahmen dieser Wahlen in Italien 2018. Und Renzi ist auch als Parteivorsitzender des Partito Democratico zurückgetreten. Interessant, dass die Partei Partito Democratico nur in zwei Regionen Italiens die Mehrheit gekriegt hat, nämlich in Toskana und Trentino Alto Adagio. Ganz recht, das sind die einzigen Regionen. Was auffällt auf der politischen Landkarte nach dem Wahlausgang in Italien? Es gibt ein ganz starkes Nord-Süd-Gefälle oder eine Nord-Süd-Opposition in Bezug auch auf die stärkste Partei in den entsprechenden Regionen. In Norditalien, also in Regionen wie Ligurien, Piemont, Lombardei, im Veneto, Emilia-Romagna, in all diesen ganzen Regionen im Norden des Landes ist die Lega Nord stärkste Partei geworden. Im Süden, das was man eigentlich auch als Mezzogiorno nennt, also Regionen wie die Campania, Kalabrien, Apulien, Basilicata, Sizilien und so weiter und so fort, ist die Partei Fünf Sterne oder Cinque Stelle die stärkste Partei geworden. Das heißt also hier eine ganz klare Opposition von Nord-Süd in Bezug auch auf die Präferenz und den Wahlausgang. So Gustavo, wir sehen, dass auch in Italien verlieren die etablierten Parteien ihre Mehrheit, verlieren ihre Bedeutung. Sehen wir auch in Deutschland, in Niederlanden, in Frankreich. Und hier in Italien werden die Wahlen von zwei im Prinzip sage ich mal so, Anti-Establishment-Parteien dominiert, nämlich Fünf Sterne und Liga del Norte. Ist das ein europäischer Trend oder ist das eine Ausnahme? Und in Italien ist es ein bisschen anders als in anderen Ländern. Ja, das heißt also, man muss bedenken, dass der größte verändernde Faktor in Bezug auf die politische Landschaft in Italien nicht die Lega Nord ist oder das Mitte-Rechts-Bündnis Lega Nord, Forza Italia und Fratelli d'Italia, sondern eigentlich die Partei Fünf Sterne, Cinque Stelle. Diese Partei ist das große Novum. Es ist undurchschaubar eigentlich tatsächlich, worauf es hinaussieht, was diese Partei erreichen kann. Sie hat bereits bekundet unter den entsprechenden Spitzenkandidaten, dass sie mitregieren will, die Regierung bilden will. Sie stellt bereits schon in einigen italienischen Großstädten dann auch die Regierung, so zum Beispiel in der Hauptstadt Rom. Wobei jetzt nach wie vor das Problem ist, dass nach wie vor nicht klar ist, welcher der Kurs wäre, wenn tatsächlich Cinque Stelle, also diese Fünf-Sterne-Partei, tatsächlich die Regierung stellen würde oder beziehungsweise den Ministerpräsidenten. Das bedeutet, es ist noch nicht vorauszusehen, mit welchen Parteien oder mit welcher Partei koaliert werden würde und vor allem, was der Europakurs wäre. Denn das, was die meisten im Rahmen des Rechtsrucks in Europa, was die meisten Parteien aus dem Mitte-Rechts, aus dem konservativen oder aus dem rechten Lager gemeinsam haben, ob die Front National in Frankreich, die AfD in Deutschland, entsprechende Parteien dann auch in Osteuropa, sind vor allem die Kritik an den Euro, das heißt also in Bezug auch auf diese wirtschaftliche Ebene, also die Währungsunion, Kritik auch an die Beschaffenheit der Europäischen Union, so wie sie jetzt institutionell konstituiert ist, das heißt also Europa und eurokritisch. Ferner dann auch dann einige Thematiken, die da auch eine größere Rolle spielen für diese Parteien europaweit. Das sind die Themenbereiche Sicherheit und Migration. Das waren auch die hauptausschlaggebenden Themen für die italienischen Wähler. Das heißt Sicherheit und Migration, aber auch die sehr angespannte Arbeitsmarktlage. Italien hat jetzt momentan das Problem, dass die Jugend in enormen Zahlen aus dem Land auswandert, weil junge, gut ausgebildete Personen einfach auf dem italienischen Arbeitsmarkt keine Jobs finden. Und die Jugendarbeitslosigkeit ist auch eine der höchsten Europas. Und das, obwohl Italien eigentlich eine relativ bedeutende Wirtschaft ist. Nicht nur im europäischen Rahmen, das ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, sondern auch mit einer der 10 größten Volkswirtschaften der Welt. Dennoch kommt Italien nicht auf die Beine. Ein weiteres Problem, das die Wähler kennen, ist auch die Staatsverschuldung. Italien ist sehr stark verschuldet. Die Verschuldungsrate im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt beträgt etwa aktuell 130%. Das heißt also eine sehr, sehr rasant ansteigende Verschuldung des öffentlichen Sektors und des Staates. All diese Probleme zeigen gewisse Parallelen auf. Italien war ja auch sehr stark betroffen, dann auch nach wie vor auch von diesen Einwanderungswellen über das Mittelmeer nach Süditalien, Sizilien und den italienischen Inseln Sizilien und Lampedusa. Das heißt also, die Flüchtlingskrise ist in Italien bei weitem nicht beendet, sondern ein sehr aktuelles und akutes Problem, dass inzwischen auch die Kapazitäten des Landes in Bezug auf Aufnahmemöglichkeiten sehr stark strapaziert oder gar überstrapaziert. Das heißt, Italien ist auch ein sehr starker Befürworter von Quotenregelungen, über die dann auch Flüchtlinge von Italien in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union gebracht werden sollen. Das alles spielt dann auch bei den Wahlen eine Rolle. Und deswegen wahrscheinlich auch der Wahlausgang mit Mitte-Rechts, mit diesem Mitte-Rechts-Bündnis, zum einen und zum anderen dieser etwas schwer kalkulierbare Faktor der Fünf-Sterne-Partei. Gut, und was denkt ihr? Findet ihr die Wahlergebnisse in Italien positiv? Oder denkt ihr, dass sie die Probleme eher in Italien verschärfen werden? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr es auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und Patreon. Danke und ciao. Danke und ciao.